Kapitel 13 Fantastische Zeiten. Es ist ja nicht so, als ob es Adam Brockbank an fantastischem Stoff gemangelt hätte. Alle 8 Harry Potter-Filme, Lara Croft mit Angelina Jolie, Troja mit Brad Pitt, X-Men, die letzten Star Wars-Episoden. Die Liste der Filme, an denen der Konzept- und Storyboard-Künstler beteiligt war, ist kaum zu übertreffen. Er durfte fabelhafte Kreaturen und umwerfende Szenerien entwerfen. Trotzdem war Brockbank sofort Feuer und Flamme, als ihm der Storyteller Ben Haggerty vorschlug, eine Graphic Novel übers Mesolithikum zu schreiben. Jene Zeit, als die ersten Menschen vom Typ Homo sapiens in England lebten. Mittlerweile gibt es 2 preisgekrönte Bände von Mesolith, die auf ganz wunderbare Weise von den Abenteuern in der mittleren Steinzeit erzählen. Zugegeben, ein wenig beneiden wir die beiden. Zwar haben sie Bücher über Bücher gewälzt, mit Wissenschaftlern gesprochen, aber sie setzen ihre Geschichten rund um den jugendlichen Helden Poika vor 10.000 Jahren mit etwas um, das uns nicht zur Verfügung steht, mit kreativer Fabulierlust. Auf märchenhafte Weise lassen sie die Verwobenheit der damaligen Welt bildlich Gestalt annehmen. Ihre Arbeit beginnt dort, wo die der Archäologen endet. Schauen wir uns ein Beispiel an. In einem gut 6.000 Jahre alten Grab auf dem mesolithischen Friedhof im dänischen Vedbæk entdeckten Archäologen eine junge Frau. Sie trug eine Halskette aus Zähnen von Hirsch-, Wildschwein- und Schneckengehäusen. Neben ihr lag ein neugeborenes Kind. Es war auf einen Schwanenflügel gebettet. Während die Archäologen sich mit den blanken Knochen begnügen müssen, geben sich Brockbank und Haggerty ganz der poetischen Dimension des Grabes hin. Sie malen sich die Geschichte eines Jägers aus, der sich in eine Schwanenfrau verliebt, Abenteuer auf sich nahm, um beim Herrn der Schwäne um ihre Hand anzuhalten. Aus Liebe gibt sie ihr Schwanensein auf und wechselt in die Menschensphäre. Doch sie stirbt bei der Geburt des Kindes. Gebettet auf ihr Schwanenkleid werden die beiden ins Grab gelegt. Keine Frage. Da stand den Comicautoren Hans Christian Andersens kleine Meerjungfrau-Pate.